Reinhold! Reinhold, das kannst du nicht machen. Reinhold, komm. Nicht hier das Gipfelkreuz in das Mischpult, bitte. Das geht kaputt. Reinhold, das geht schief. Nein. Reinhold, komm, setz dich doch noch mal. Hier. Oh mein Gott, ist das anstrengend. Setz dich hier in die Suppentüte. Von der Tütensuppe. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe heute die Ehre, in meiner Eigenschaft als Kultur- und sportpolitischer Sprecher des SPD-Kreisverbands Lahnstein heute Ihnen hier einen Studiogast präsentieren zu können, den Sie sicher alle kennen. Er ist 1944 geboren und hat dann Hoch- und Tiefbau studiert und hat sein Studium dann abgebrochen. Und dann ist er Mathematiklehrer geworden. Und seine Eltern haben insgesamt 9 Kinder gehabt. Also der Reinhold Messner, der hatte 8 Geschwister. Und da die Südtiroler ja alle Katholiken sind, ist für sie ja nur eine Form von Familienplanung erlaubt. Also haben die Eltern allen ihren 9 Kindern eine Bergsteigerausrüstung gekauft. Und dann ist Reinhold Messner also in den 60er Jahren viel in den Alpen umhergewandert und auch einmal nach Südamerika. Und dann hat er 1970 zusammen mit seinem Bruder die erste Besteigung eines 8000ers hinter sich gebracht, nämlich des Nanga Parbat im Himalaya. Ja, und dann hat sich die Karriere von Reinhold Messner immer weiter dann im Gebirge weitergeführt und er hat alle 14 8000er bestiegen. Und ich möchte hier auch mal noch ganz deutlich auf die Position der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zum Bergsteigen hinweisen. Nicht umsonst fand der wichtigste Nachkriegsparteitag der SPD auf dem 482 Meter hohen Godesberg statt. Das ist eine historische Tatsache, die nicht oft genug genannt werden kann, wenn es darum geht, das Verhältnis der Sozialdemokratie in Deutschland zum Bergsteig Tagesordnung. Ja, heute mit einem spitzen Studiogast hier. Ich habe schon alles kurz und klein geschlagen. Wir haben einen Riesenspaß mit unserem Studiogast heute. Für euch da draußen. Einen Riesenspaß. Rudolf Scharping, ihr habt den schon erkannt. Was ist denn das da hinten für ein Huftier? Wie sieht das denn aus? Herr Scharping, das ist sicher genetisch manipuliert. Herr Scharping möchte mit uns gemeinsam auf eine Veranstaltung hinweisen, die übermorgen Freitag im Picasso stattfindet. Das Picasso ist eine Kneipe neben dem Äpplehaus am Bahndamm. Und dort findet eine Einstimmungsveranstaltung auf die Reinhold Messner Veranstaltung statt. Die ist ja am Samstag, die Reinhold Messner Veranstaltung. Da kommt er selbst. Denn es jährt sich in dieser Woche zum 10. Mal, dass Reinhold Messner alle 14 8000er bestiegen hat. Es war im Oktober 86, dass er den letzten 8000er hinter sich gebracht hat. Das war interessanterweise sogar genau vor 10 Jahren, denn heute ist der 16. Oktober. Ja. Aber interessanterweise erst am 18. Oktober, nämlich Freitag, 20 Uhr im Picasso, eine Reinhold Messner Verherrlichungs-Dia-Show mit Vorträgen, mit Hintergrundinformationen, mit guter Laune und vielen netten Gästen und auch mit uns, mit eurer Tagesordnung. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Freitag, das ist übermorgen, 20 Uhr, Picasso neben dem Äpplehaus. Ich würde sagen, man kann der richtigen Reinhold Messner Veranstaltung gar nicht folgen, wenn man nicht vorher sich in unserer Veranstaltung informiert hat. Zumal ist der Eintrittspreis unserer Veranstaltung viel sozialverträglicher gestaltet. Mhm. Ja, es kostet nämlich bei uns nur ein Zehntel dessen, was es bei Reinhold Messner kostet. Herr Scharping ist auch schon überzeugt. Ja. Bei Reinhold Messner kostet es 28 Mark. Jetzt rechne ich mal aus, was es bei uns kostet. Wir können ja so lange dann vielleicht können Sie auf dem Mischpult ausrechnen, Herr Scharping. Hier rechts ist der Rechenschieber am Mischpult. Aha. So. Sollen wir gleich nach Rom schalten dann, oder? Ja, ich denke, wir können einfach rausgehen. Ja. Ja, Bruder Leichtfuß, grüß Gott. Also, Gott mit dir. Guten Tag. Ja, guten Tag. Wie geht es dir, mein guter Freund und Bruder? Ja, ganz gut. Danke der Nachfrage. Und dir selbst, Bruder Leichtfuß? Mir geht es sehr gut, weil es auch dem Heiligen Vater wieder besser geht. Ja, ist er über den Berg oder was? Über den Damm? Ja, er ist sehr stark über den Damm. Und er ist auch etwas leichter geworden. Er hat etwas Gewicht verloren. Ach so, er war im Krankenhaus, ne? Ja, da verliert man dann ganz gerne mal auch Gewicht, ne? Dann sind auf Diät gesetzt, nehme ich an. Ja, der hochheilige Appendix war etwas entzündet. Ach so, den haben sie rausgenommen, oder was? Ja, er wurde mit einer vorher gesägeten Heckenschere abgezwickt. Wie jetzt ehrlich? Ich hab das eigentlich als Scherz gemeint. Der ist draußen, also der Appendix vom Papst. Ja, er ist da raus und ab und ich muss sagen, es ist ein kapitales Stück gewesen. Auch das noch? Aber das heißt doch, ich meine, Bruder Leichtfuß, du weißt doch, was das heißt, oder? Ja, Bruder Leichtsinn, danke der Nachfrage. Der Vatikan hat natürlich versucht, diesen Appendix nicht in falsche Hände gelangen zu lassen. Und hat deswegen natürlich sofort in einer kleinen Coca-Cola-Flasche den Appendix in Alkohol eingelegt. Und die hast du hier bei dir, oder was? Mitgenommen, ja, ich habe Verbindungen noch aus diesen alten Zeiten unter Andreotti. Und da habe ich mir diesen Appendix hier nun gesichert und ich muss sagen, ja, es sieht gut aus. Er steht vor uns beiden hier auf dem Tisch. Ich habe ihn auch. Kannst du ihn gut sehen? Ja, in der Cola-Flasche. Nimm ihn doch einfach mal und schüttel ihn gut durch. Oh nein, das ist er. Ja, aber Bruder Leichtfuß, ich weiß gar nicht, wie du so gelassen sein kannst. Denn Bruder Leichtfuß, du musst mehr schütteln, dann wird er nämlich lila. Oh nein, er wird wirklich lila. Aber warum bist du denn so gelassen? Du weißt doch, was passiert, damit der nicht in falsche Hände gerät. Damit nicht plötzlich in 5 Kathedralen in ganz Europas plötzlich Papstblinddärme auftauchen. Ja. Das heißt, dass wir diesen Appendix jetzt beseitigen müssen. Ja, natürlich müssen wir ihn beseitigen, weil bei uns ist der auch in den richtigen Händen. Bei uns kann dem Appendix überhaupt nichts passieren. Ja. Und ich habe gehört, dass der päpstliche Appendix des Heiligen Vaters über besonders große Kräfte verfügen sollte. Denn nun würde ich vorschlagen, wir nehmen einfach mal einen kräftigen Schluck aus der Ampulle. Sehr gut. Du kannst einfach mal beginnen. Naja. So, schmeckt es nicht gut. Probier du mal, ich kann dazu nichts sagen. Ja. Oh, schmeckt leicht nach polnischem Büffelgras, Wodka. Nicht so laut jetzt. Mir kommt schon wieder hoch. Komm, ich habe hier den Topf fertig gemacht. Es schmeckt etwas streng. Wir sollten uns das Ding mal in die Pfanne hauen. Ja gut, ich habe hier die Pfanne schon fertig gemacht. Dann muss das ja jetzt wohl bald runter. Aber bitte mit viel großen polnischen Gewürzzwiebeln. Ja. Damit dieser fade, konservative Geschmack weggeht. Ja, aber Bruder Leichtfuß, ich weiß nicht, manchmal fällt es mir doch schwer. Immer so die Dienste an der Kirche, das wird von uns verlangt, obwohl wir es vielleicht überhaupt gar nicht unbedingt wollen und für gut befinden. Und wir müssen das jetzt... Aus der Welt der kleinsten Tierchen. Heute die gekochten, gebratenen und die gesottenen Tierchen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe heute bei mir im Studio einen Mann. Grüß Gott. Der schon seit Jahrzehnten Grenzen überschreitet. Oder an seine Grenzen geht, der wirklich vor nichts zurückschreckt, der Extremerfahrungen gemacht hat, das kann sich ein normaler Mensch gar nicht vorstellen. Und der gerade wieder zurückgekehrt ist von einer unglaublich strapaziösen Expedition. Oh, ja. Meine Damen und Herren, Sie kennen ihn alle. Ich begrüße heute bei mir im Studio Herrn Wolfram Siebeck. Herr Siebeck, guten Abend. Reizend, danke, sehr reizend, dankeschön. Ja, Herr Siebeck, Sie haben ja eine sehr aufsehenerregende Kolumne im letzten Zeitmagazin verfasst, in der Sie über Ihre Erfahrungen bei Ihrem letzten Italienaufenthalt berichten. Und ich muss sagen, ja, erinnern Sie mich nicht daran. Das sind unwahrscheinliche Strapazen. Es war grauslich. Könnten Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen einmal kurz darlegen, was Sie da alles auf sich nehmen mussten? Ja, es war also ganz furchtbar. Wir sind da runter nach Florenz gefahren im Auto und dann schon auf dem Gelbrenner Modena sind wir runter mit dem Porsche. 2,5 Stunden waren wir dort. Und sind dort natürlich gleich eingekehrt in eine kleine Taverne. Da war praktisch ja überhaupt kein Licht, da war es dunkler als auf der Straße. Das war grauenhaft. Ja, furchtbar. Ja, und dann waren wir die Einzigen im Restaurant und haben uns hingesetzt an den Tisch. Und da war so eine gelbe Tischdecke und da, sind wir, da war überhaupt nichts drauf, nicht einmal ein Messer oder Gabel, gar nichts auf dem Was Tisch. Das ist ja unglaublich. Also es war ein Unverschämter, nicht einmal ein Glas für einen Rotwein. Es war grässlich, nur die gelbe, staubige Tischdecke, es war furchtbar. Da sitzt man da und da kommt endlich, man kommt die Köchin aus der Küche raus und sagt, was wir denn eigentlich zu essen wollen, sie hätte da frische Tagliatelle. Mhm. Und dann habe ich gedacht, na, da bin ich gleich bereit, dann stürze ich mich rein in die Tagliatelle. Und dann nimmt die einfach unsere gelbe Tischdecke mit und trägt sie in die Küche. Das war die Tagliatelle. Ja, hat die einfach auf unserer Tischdecke die Tagliatelle ausgelegt. Das war ein unglaublicher Unverständnis. Ja, ich sehe so geht's schon, in Italien also das sind zu. Extremerfahrungen, Herr Siebeck. Ja, es gab dann ja auch noch eine sehr unerfreuliche Sache mit der Unterbringung. Sie waren dann in Portofino im Hotel Imperial Palace. Könnten Sie unseren... Ja, das war also eine Unverschämtheit. Also da haben wir eine Abstellkammer gekriegt, das war die Junior Suite. Mhm. Die hat 300.000 Lire gekostet. Das war grauenhaft. Also es war eine Schweinerei. Und da wenigstens haben sie einen Blick aufs Meer gehabt. Das war dann doch ganz gut. Und dann war natürlich alles voll überteuert. Und der Rotwein war zu kalt. Und der Weißwein war zu warm. Und genau ins Zimmer. Es war also grauenhaft. Wir haben uns gefühlt wie im Asylantenheim für 300.000 Millionen Lire die Nacht. Grauenhaft. Das war also furchtbar. Also furchtbar. Und dann waren wir bei der Weinprobe in der Toskana. Und da, das war furchtbar. An dem Weingut, da war immer so eine dicke, fette Katze unterwegs, eine schwarze Katze, also eine italienische schwarze Katze, das war grauenhaft. Und dann hatte immer der Küfer, hat mit der großen Schaufel hat er Sägemehl in den Rotwein reingeschaufelt. Und genauso hat er auch geschmeckt, das war grässlich, gehen wir nimmer runter in das Italien, grauenhaft. Ja, Herr Siebeck. Da ist ja jeder Supermarkt im Elsass besser. Also ich muss sagen, ich bin sprachlos, was Sie für Entbehrungen da auf sich genommen haben, mal wieder um der Allgemeinheit zu dienen. Das ist wirklich sehr zu bewundern und auch Ihre Frau Gemahlin, die nicht wusste, wohin mit ihren Blusen in diesem Asylantenheim von Hotel. Also ich muss sagen, Herr Siebeck, ich habe es aus Versehen, die Blusen von meiner Frau, das war so klein, das Apartment da in Italien, da habe ich nachts aus Versehen das Fenster aufgemacht, habe ich gedacht, das sei der Schrank und dann waren die Blusen von meiner Frau natürlich auch fort. Also die Laune können Sie sich vorstellen von meiner Frau, es war grauenhaft. Und nachts stinkt es nach Käse, ich weiß auch nicht, in ganz Italien. Ist unglaublich. Ja, ganz furchtbar. Also wir bedanken uns trotzdem, dass Sie das alles auf sich genommen haben. Und Brenner Modena, 2 Stunden, das macht mir keiner nach. Es liegt jetzt auch ein Buch vor von Wolfram Siebeck. Ja, kauft es alle, gell? Ich will jetzt keine Werbung machen, es kostet plus 29,80 €. Und ist im Jobst Strudel Verlag erschienen, Landshut. Ja, also wir bedanken uns, dass Sie bei uns waren und wünschen Ihnen gute Erholung von dieser Expedition. Ja, gerne. Ich würde gerne vielleicht mit Ihnen nach Spanien fahren nächstes Jahr, wenn es geht. Auf ein paar Maßeln sagt er, dringe ich schon. Ja, wegen den Kämpfen sagt er nicht, ja. Aber gestern sagt er, hab ich's gespielt. Ich werde heim, sagt er, von den Wirt. Ja, grenzenlos sagt er, hat's mit Radio noch. Der Seiten sagt er, akkurat. Meine vier sagt er, drei mich weg. Haben mich einig für den größten Dreck. Bis auf die Knie sagt er, bin ich gestickt. Ja, sowas hab ich da erlebt. Ich hab drei sagt er, Nummer, dass ich wieder bin, rausgekommen. Und so strenge mir ein bisschen an und dabei hau ich mein Hosen da. We'll be right back. heim, sagt der Klopfis. Schreit sie aus, ein bisschen, aber mach mal raus, sagt er nur einmal. Du regst schon gleich, sagt er in seinem Stall. Ja, sag zweimal nachher, was denn hast. Du bist der Huss, der ganze Brümmer raus. Ja, stringen tust du mir lieber mal. Weil jemand Hosen sagt, dann was haut. Das, das, das, sagt ich glaube ich wohl. Ja, und wirklich Hosen ist er voll. Der was nach unten sagt, der eh schon wahr. Ja, weiß ich, wird man völlig eh schon schwarz. Ja, stehen auf und sagt, der Tavin Trust. Wir sind die Hosen, sagt er, das Bus. Bist du sauber, sagt sie, ist voran. Ja, und hinten geht es ohne Zaun. Ja, mein Weib, sagt er, das ist gut. Bist also oh, wie wohl und tut. Und was nachher nur in zwei und down, das geht. Komm, Mensch, sagt er, ja, was auch. Ja, hallo, ich wollte sagen, ich habe mich gefreut über die Geschichte von der Herr Siebeck, was er erzählt hat. Ich bin Asylant hier in Tübingen, in dem Asylbewerberheim. Ne? Und jetzt weiß ich, in Italien, da ist eigentlich genau wie in Deutschland. Ja, komm, da nimm mal 5 Mark und dann gehst raus und kaufst dir einen Kebab. Ah, danke, danke. Sehr großzügig. Ja, aber nun zu unserer Kultursendung. Ich habe jetzt hier bei mir im Studio, es ist ja jetzt wieder Jagdsaison draußen in der Universität und die Studenten werden an allen Ecken gebatscht und geschubst. Das verstehe ich auch nicht. Und da habe ich bei mir den sehr sympathischen Svenny. Hallo. Und Svenny, wo kommst du denn her? Also ich komme aus Niederhilversheim. Ah ja, interessant. Und du, Michi, wo kommst du? Ich bin jetzt neu in Tübingen. Und da ist das sehr sympathische blonde Michi dabei. Was, ja. Michi, wo kommst denn du her? Ja, ich komme aus Bielefeld-Bragwede. Ach, das ist ja schön. Und ihr seid ja beide so richtige Lauser und jetzt frisch bei uns in Tübingen auf der Universität. Ja, wir und ihr habt jetzt mir, an. Ihr habt, ja, wir haben vorher schon an zu studieren. Ah, wir haben hier vorher schon habt also auf der Schule schon wahnsinnige Sachen angestellt. Ja, wir haben uns auf der Einführungsveranstaltung kennengelernt und sind wir gleich ins Gespräch gekommen. Ne? Ja, und da redet man halt so über die Schule. Ne? Das war unheimlich gut in der Schule. Also was wir da gemacht haben, haben wir zum Beispiel letztens. Ja, Michi, erzähl doch mal. Das ist einfach unglaublich. Also wir haben da, damals, ne? für den Herrn Böhkamp eine Waschmaschine bestellt. Aber wir haben sie nicht in unserem Namen bestellt, sondern im Namen von der Frau Sindermann. Und dann ist die, also dem Herrn Böker die Waschmaschine angeliefert worden und der hat gedacht, die wäre von der Frau Sindermann. Aber der hat es dann gar nicht mehr richtig sowas Ähnliches richtig sich denken können. Das ist doch super. Das ist ihm auf den Kopf gefallen. Da ist er gestorben und dann haben wir beim Schäffler Bio-LK gekriegt. Gestorben. Und nicht beim Böker, beim Schäffler. Beim Schäffler, der musste mal gar nichts tun. Biolehrer haben wir auch mal gehabt. Ja. Wir haben mal was, da fällt mir gerade ein, im Landschulheim in der 7. Klasse. Also da waren wir an der Mosel, ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Da. Auf jeden Fall haben wir dann den also wir waren ja die Jungen und die Mädchen getrennt untergebracht. Ja, also wir auch. Auf anderen Mädchen Südflur, Jungs Nordflur, ja. Ja, so war das damals. Und ja, da haben wir den Lehrer nachts, wir haben in der Toilette einen Kassettenrekorder hingestellt, der da Lärm gemacht hat. Wir haben dann den Lehrer da reingelockt und die Tür von außen verriegelt. Und ja, das ist ja eine tolle Geschichte. Hat dann versucht, aus dem Fenster zu klettern, ist er leider abgestürzt und dabei verstorben. Nein, die Mose. Ja, meine Damen und Herren, jetzt. Wir haben einen anderen Englischlehrer bekommen. Ja, wir haben dann also unsere Biolehrerin, die wir vorher hatten. Noch eine Geschichte. Ja, ich weiß noch eine. Aber jetzt ganz so schnell, blöd. Michi, die Sendezeit läuft ab. Das war noch in der Mittelstufe. Da hatten wir ein halbes Jahr, da sollten wir eigentlich gar nicht Bio haben in dem Halbjahr. Und dann kriegten wir Vertretung bei Frau Dalkmann, weil die war dann an die Schule gekommen. Und die war so strohblöd. Da haben dann, also von den Oberstufenschülern haben dann welche mal sich im Unterricht ausgezogen und so, auf den Tischen getanzt. Ganz nackig ausgezogen. Ja, ganz also nackig. Wir waren auch mal betrunken im Unterricht. Betrunken? Ja, dann die Frau Dalkmann. Wollte die uns eine Dia-Show zeigen über Insekten. Ne? Und dann, also nicht Dia-Show, sondern so einen Film halt, nicht mit Insekten. Und dann kam das falsch rum. Das war der Film falsch rum. Dann hat die gefragt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann haben wir gesagt, Sie müssen den Projektor einfach umdrehen, Frau Dalkmann. Ja, nun gut, also hier muss ich jetzt unterbrechen. Ich danke dem Svenny. Ihr seid ein bestrengter Hof. Ja, jetzt bitte viele still. Geschichten einfallen, das ja, da bin ich mir sicher. Und das, also ich sind eine frohe Kunde draußen in der Universität, dass Svenny und der Michi sind morgen Hallo. Auf der Willensstraße zwischen 10 und 11 unterwegs. Ja, und da soll man sich nicht wundern, wenn einem das ein oder andere Missgeschick geschehen wird. Wir wollen auch fragen, wo das Clubhouse ist. Das wissen wir noch nicht. Einfach immer gerade raus die Straße runter. Aber wir müssen jetzt zum anderen Thema kommen, nämlich zu politisch korrekter Kleidung. Sagt mal, ihr hier im Studio, ja. Ihr habt ja noch gar nichts zu meiner grauen Jacke gesagt. Ach wirklich, der hat eine graue Jacke an. Stimmt, der hat eine graue Jacke. So eine Fließjacke, Jacke, was soll man dazu eine sagen? Eine schöne Jacke. Ja, dann frag mich mal, aus was die Jacke ist, bitteschön. Aus was ist denn... Die ist sicher aus Taiwan. Aus was ist denn die Jacke? Die Jacke ist aus 10 großen 1,5 Liter Plastik-Coca-Cola-Flaschen gemacht. Boah. Wirklich? Das ist ja erstaunlich. Da staunt der Bauklötze wie Matchbox-Autos, gell? Das sieht man gar nicht mehr, dass das mal Cola-Flaschen waren. Wahnsinn. Ist auch gar nicht so richtig klebrig. Ja, ja, aber ein bisschen schon, wenn man so fühlt. Jacke aus Cola-Flaschen. Ja, aber wenn man schwitzt, kriegt man immer so ein teigiges Gefühl auf der Zunge. Das ist der einzige Nachteil. Ach, schade, ja. Hm. Aber habt ihr schon hier meinen... meine Socken gesehen? Das sind Wurstsocken. Oh. Ja, die sind aus... Ach, da sind ja auch Pistazien drin, sehe ich gerade. Ja, pro Stück aus 13 Bratwürsten hergestellt. Oh, dann musst du mich nachher mal abbeißen lassen. Pistazien, ja, selbstverständlich, klar. Das ist wunderbar, hoffentlich sind es gebrauchte Würste gewesen. Ah, jetzt nimm die mal vom Tisch, das stinkt. Ach so, oh, Entschuldigung. Ja, ich dachte jetzt genau. Nur, der Vorführeffekt, wisst ihr. Ja, wie wäscht man die? Ach, das habe ich mich... noch gar nicht gefragt. Einfach, ich glaube, einfach durch den Fleischwolf und dann wieder aufblasen. Ach ja, richtig, klar. Das ist ja überhaupt kein Problem. Ich finde das ja Herr Rudolf Schaubing, Sie wollten uns noch was zu Ihren Unterhosen erzählen. Nein, schauen Sie mal, was ich hier dabei habe. Meine neue Visitenkarte. Rudolf Schaubing, kultur- und sportpolitischer Sprecher des Kreisverbands Lahnstein, der SPD. Da haben wir unser Bundestagsprogramm einfach eingestampft und aus dem Altpapier haben wir dann die Visitenkarte gemacht. Mhm. Ja, das ist ja sehr interessant, Herr Schaping. Aber ich glaube, jetzt haben wir noch einen anderen Beitrag wieder mal von unmittelbar tagespolitischem Interesse. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt mit dem Rüberschalten sofort klappt. Wir haben Interviewraum noch erzählen können, dass mein neuer Rasierpinsel aus meinem Bart gefertigt wurde. Aber dann erzähle ich das nächste Mal. In den Interviewraum. Die machen wir jetzt. Herr Schlafsaft, Sie haben, höre ich, eine unglaubliche Entdeckung gemacht. Ja. Ich nehme an, die Zuschauer sind von großem Interesse beseelt, was diese Entdeckung angeht. Ich hoffe, dass die von großem Interesse Und dann will ich sagen, Herr Schlafsaft, dann tragen Sie doch mal vor, was Sie da gefunden haben im Marianengraben mit Ihrer Tauchkugel. Ja, wir waren also neulich, Tauchkugel, weiß ich jetzt gar nicht, wovon die reden, aber wir waren neulich schnorcheln, also meine Freunde. Sie waren nur schnorcheln? Der Kalle, der Apfel und ich, und dann haben wir also im Marianengraben geschnorchelt. Da haben wir da ein ausgedehntes Vorkommen von dicken Turnschuhen unter Wasser entdeckt. Das ist ja völlig unglaublich. Ja, wir waren auch ganz hin und weg. Also wir waren ganz baff hingerissen, sind da gleich ein bisschen runtergetaucht und haben also Konnten Sie welche mitbringen? Ja, wir haben also... Dass Sie die auch mal zeigen können, hier den Zuschauern? An den Füßen, also beziehungsweise jetzt habe ich sie natürlich nicht an. Also wir ziehen die nicht so zur Arbeit an oder so, oder zur Schule auch nicht, sondern eher dann so abends in die Disco, ne? Da ist das ja immer so, wer die dicksten Turnschuhe anhat, der kriegt dann nachher auch irgendwie die meisten Frauen ab in der Disco. So ist es doch, oder? Ja, und Sie haben dann richtig gute Karten. Sind das denn richtig gute Schuhe? Also ja, glauben Sie, Sie können den Markt revolutionieren? Ist es ein großes Vorkommen? Also Sie merken schon, es drängen sich unglaublich viele Fragen auf, Herr Schlanfsaft. Ja, Markt revolutionieren, das ist so eine Sache, ne? Das sind natürlich große Vorkommen. Wir haben also schon über 100 Paare jetzt gehoben, aber wir wollten die eigentlich auch für uns behalten. Das ist besser, finden wir. Wenn wir die also nicht so auf den Markt werfen, weil das in der Disco, ich habe da enorme Erfolge schon mitgehabt jetzt, ne? Ja, aber die unterarten kommerziellen auch. Möglichkeiten, ja, die da offen stehen. Kommerziell? Also mir ist es am wichtigsten, in der Disco abends immer viele Frauen abzuschleppen. Ich habe hier dicke Turnschuhe mit einem Durchmesser von bis zu 7 Metern und der Volumen habe ich noch nicht ausgerechnet, aber es ist wirklich... Da ist eine ganze Bibliothek drin in diesen Turnschuhen, jetzt sehe ich es überhaupt jetzt. Ja, Bibliothek? Was? Das darf doch nicht wahr sein. Oh, ein klingendes Buch. Ach, damit komme ich überhaupt nicht an, mit einer Bibliothek. Damit kann ich mich in keiner Disco sehen lassen. Vielleicht, wenn Sie doch... Das nehme ich raus. Ja, mit diesem Zischen, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns aus dem Funkhaus. Ich halte das klingende Buch mal ein. Ja, wenn Sie es nicht lassen können. Oh, ein Gedicht. Ein Gedicht? Ja, ich möchte jetzt zur freitäglichen... Gebets-Reinhold-Messner-Veranstaltung im Picasso-Restaurant. Das ist ja gut. Möchte ich ein Gedicht sprechen für Reinhold Messner. Ach, dann verkaufe ich es doch. Gebet für Reinhold Messner. Den Berg rauf, den Berg runter, die Sonne geht unter. Runter den Berg, nun wieder rauf, erst fehlt der Mond, dann geht er auf. Die Sonne rauf, den Mond runter, hinterm Berg geht er unter. Runter die Sonne, nun wieder rauf, fehlt dir der Berg, dann stehst du drauf. Hoch mit der Sonne, nieder den Mond, den Berg rauf und runter, so wie gewohnt. Weg ist der Mond, die Sonne ist unten, jetzt ruft der Berg, bin ich verschwunden. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, lade ich Sie alle zum Reinhold-Messner-Gottesdienst im Picasso-Restaurant beim Äpplehaus am Freitag um 20 Uhr ein. Bitte zahlreich erscheinen. Wiederschauen. Wir würden uns freuen. Wir Sozialdemokraten möchten noch darauf hinweisen, dass ab 22.15 Uhr ein Fernseher zur Verfügung steht zur Übertragung des literarischen Quartetts. Werden auch die Zwischenspielstände eingeblendet, hoffe ich. Ja, sicher. Bestimmt. Jetzt sind wir aber, glaube ich, schon bei der Abmoderation. Wenn ich mich nicht sehr täusche, erklingt die Abmoderationsmusik bereits im Hintergrund. Oh, ist schon wieder vorbei, schon. Wir verraten jetzt vielleicht was ganz Besonderes. Diese Sendung ging... live über den Äther, aber ihr braucht uns das jetzt natürlich nicht glauben. Das ist das Schöne. Ja. Also das Schöne am Radio, dass es Illusionen schafft. Ja. Das war eine Premiere, Wir behaupten wirklich, dass es eine Premiere war, dass es die erste Tagesordnung war, die in jeder Hinsicht live über den Äther ging. Und es gingen für euch über den Äther der Kai Schreiber, der Martin Jung, der Clemens Kieser und die Caroline Herter. Da fehlt doch noch jemand. Sven Saale, nicht zu vergessen. Und ja, und Michael Ebmeier natürlich, denn Sven Saale hat das Mikrofon nicht offen. Und jetzt gibt's gleich eine Jetzt gibt's gleich eine griebige, lustige Musik. Hinter uns steht schon der Moderator herum und jetzt geht's gleich auf. Und wir sagen wie üblich alle, das war gerade 22.30 Uhr. Tschüss. hipness is not a state of mind, it's a fact of life.